Meinung aussprichst. Man kämpft gegen dich, das jeden Tag, in der Hoffnung, dass man dich zerbricht. Gegen den Hetze und Terror in diesem Land, gegen Lügen vor Gericht. Gegen Hetze und Terror in diesem Land, uns brecht ihr nicht. Hausdurchsuchungen, Tag ein, Tag aus, versucht man deine Kraft zu brechen. Doch wer stark ist, macht sich nichts draus, und von Freiheit will ich hier nicht sprechen. Gegen Hetze und Terror in diesem Land, gegen Lügen vor Gericht. Gegen Hetze und Terror in diesem Land, uns brecht ihr nicht. Sie schimpfen auf die Stasi, wie schlecht die doch war, doch merken ihre Lügen selber nicht. Doch sie sind viel schlimmer, und das was hier geschah, doch uns brecht ihr nicht. Gegen Hetze und Terror in diesem Land, gegen Lügen vor Gericht. Gegen Hetze und Terror in diesem Land, uns brecht ihr nicht. Gegen Hetze und Terror in diesem Land, gegen Lügen vor Gericht. Gegen Hetze und Terror in diesem Land, uns brecht ihr nicht. Gegen Hetze und Terror in diesem Land, gegen Lügen vor Gericht, vor Gericht. Gegen Hetze und Terror in diesem Land.